bitchen, denn seit meiner Ex weiß ich, money over bitches. Alle anderen Rapper sind schnell aus dem Land. Summer Jam, ich bin Garant für Geld auf der Bank. Das ist German Dream, Baby, wir kacken auf Feder. Und seit Make Ya Bounce sind meine Jacken aus Leder. Seit Make Ya Bounce habe ich die besten Bräute. Bitches denken, Exhibit und ich sind die besten Freunde. Ich bin kein Assi und hab keinen Bock groß zu prügeln. Deine Freundin trägt Binden mit extra großen Flügeln. Ihr seid schwanzlose Heroes. Wäre Summer Jam ein Film, wäre es ganz großes Kino. Deine Party ist geil, du bist auf Nase und Hai. Doch wenn Summer kommt, ist für dich die Party vorbei. Mein Vater sagt Bravo Land und gibt dann vor seinen Freunden mit der Bravo und Jam. Summer, woo! Ich mag es wieder dich, bin ein Ex-Kandidat. Will, dass du nicht hier bin, bist denn dich. Will, dass du mir alles gibst. Ich will dich nackig nach diesem Lied. Wo sind all die drei Weiber? Wo sind all die drei Weiber? Wo sind all die drei Weiber? Wo sind all die ganzen Weiber? Eckstein, Eckstein, von mir muss nix versteckt sein. Will nett sein, direkt sein, mit dir will ich mein Bett sein. Sei dir sicher, es gibt ne Afterparty. Sweetie, bestell uns zwei Bacardi. Du bist die Frau meiner Fantasie. Du neben mir, wir wären das Dream Team. Du suchst ne Party nach Sex, komm beeil dich. Vergesst dein Ex, ich bin Sex und bin stylisch. Sei mein Gast, sei mein Tasashi. Lass alles raus von mir aus, sei ein Tier. Beweg dein Körper wie Beyoncé. Wir fallen crazy in love, außer uns gar nichts wie Matze. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, no. Ich mag es wieder dich, bin ein Ex-Kaliber. Will, dass du nicht hier bist.